Wirklich spät ist es heute nicht. Es ist 9:30 Uhr in der Früh. Herzlich willkommen im DAX-Bau in Innsbruck. Mein Name ist DJ Fact und das ist Ben Schönfliss von Decadence aus Salzburg. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ein bisschen ungewöhnliches Setup in einem Club um diese Uhrzeit. Für dich neue Situation oder gewohnte Situation? Ja, gewohnt würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat schon Gigs gegeben, wo ich quasi auf Dauer gespielt habe. Also ungefähr die gleiche Zeit. Also ist jetzt nicht ganz neu. Okay, heute keine After Hour, sondern eher aufwärmen, aber wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Sag uns ganz kurz, Decadence, was passiert bei euch gerade? Gibt es gerade Eigenproduktionen? Gibt es gerade irgendwelche Festivals, die ihr plant, gemacht habt, irgendwie im Rahmen dessen, was halt möglich ist? Du, ja, Eigenproduktionen schon, weil es gibt halt jetzt gerade nicht wirklich die Chance, live zu spielen oder fast nicht. Deswegen haben wir mehr Zeit zum Produzieren. Und so richtig irgendein Festival geplant ist nichts, außer unsere zweimonatigen Dekadenzabende im Soda Club. Aber mal schauen, wann es wieder soweit ist. Was wirst du jetzt auflegen? Ich würde sagen, eher in die Richtung Indie Dance, Afro House, also nicht zu hart, passend für einen Vormittag quasi. Wir freuen uns sehr. Ben Schönfliss von Decadence aus Salzburg hier bei FM4 Unlimited, dem Spezialtag der Clubs und DJs. Viel Spaß. Dankeschön. Yeah. Okay. Okay. We'll be right back. Comes out of its cage. Dramatic, dramatic. Yeah. It's happening in Innsbruck at the moment. That is Decadence, Ben Schönflies from the collective Decadence. Ben Schönflies, yes. Decadence, Salzburg. You heard it here. Yeah, it's about time for us to change hands in the studio here. Dalia übernimmt hier gleich mit den Gästen in Wien, TJ Hicks. Already here, actually. Yeah. We see he's getting himself ready in the studio over there. We're definitely looking forward to listening to the next 4 hours with Dalia. Und Rumi van Beyreis wollte ich noch dazu sagen. Yeah. Beide hier im Studio und bereiten sich gerade vor. Um 11 geht's dann wieder nach Salzburg zu Demuja. Und es wird noch ein langer Tag bis 6 Uhr früh morgen. Wir schalten auch ab 15 Uhr nach Graz und immer wieder zwischendurch mal nach Innsbruck. Yeah, der große Tag für die DJs und die Clubs und die Clubkollektive. The FM4 Unlimited, celebrating Austrian club culture 24 hours long, has come to an end for me. I guess Functionist, you'll be hanging around for a bit longer with all of your DJ mates. I'll be back again tomorrow at 6. You won't be, however, I will be. We are so down with each other. We are all friends and family. It's fantastic. Of course you are. It is. It's a great community. It is. The video live stream of FM4FRT is on. Yeah. And we're gonna dance our sweet booties out of here and leave you with Dalia Ahmed. Enjoy and thanks for tuning in. Jen Schönflies von Dekadenz aus Salzburg, hier live aus dem Club Dachsbau in Innsbruck. Schön, dass du da warst. Was war das jetzt für ein Tune am Schluss? Monkey Safari Palomar ist gerade vor ein paar Monaten erschienen. Ist taugt mir sehr. Freue mich schon, wenn ich es im Club spielen kann. Ja. Ja, wir freuen uns alle auf diese Zeit, wenn man es wieder laut im Club spielen kann. Nicht nur in so einem intimen Rahmen wie heute. FM4 Unlimited Spezial ist das, was ihr gerade hört. Das ist heute der Tag der DJs und Clubs. Mein Name ist DJ Fact und wir schalten jetzt gleich zurück nach Wien, wo meine Kollegin Dalia Ahmed übernehmen wird. Und es geht in ein paar Stunden hier aus Innsbruck wieder weiter aus dem Dachsbau. Und wir wünschen euch viel Spaß bei diesem ganzen DJ-Mix-Marathon heute. Ja, servus und es ist 10 Uhr. FM4. In den Schlagzeilen: US-Präsident Trump positiv.